Am Nachmittag traf Friedrich seine verehrte Freundin, noch weinend und in Schmerz aufgelöst. Sie empfing den Jüngling freundlich, mochte ihm aber nicht anvertrauen, wie sehr sie vom Dechanten gekränkt worden war. Friedrich schien sehr bekümmert. »Mein teurer, wahrer Freund«, begann Katharina, »ich hatte diese Stunde dazu bestimmt, euch etwas von meinen Schicksalen zu erzählen, damit ihr mich näher kennenlernt. Doch als ich meinem Gedächtnis das trübe Blatt meines Lebens wieder aufgerollt habe, hat mich ein großer Schmerz befallen. Dennoch sollt ihr alles hören. Meine Eltern, die in der Nähe unserer Stadt Besitzungen hatten, waren reich. Als das einzige Kind ward ich mit Liebe und Sorgfalt erzogen. Mein Vater, ein ernster, ja finsterer Mann, den keiner jemals lachen sah, war in seiner Jugend Soldat gewesen und erzählte selbst zuweilen von jener Zeit mit Grauen, indem er sich auf dunkle Weise vieler Vergehungen anklagte. Er hatte sich vorgesetzt, seine früheren Sünden durch Zucht und strengen Wandel abzubüßen. In dieser Sinnesart bestärkte ihn vorzüglich sein abergläubischer Beichtvater, und allmählich wurde er gänzlich ein Werkzeug der Priester. Meine Mutter, deren weltliche Gesinnung solch finstres Treiben kaum ertrug, wurde immer unglücklicher und mein Vater immer verschlossener. So ward meine Jugend, die heiter zu beginnen schien, bald verfinstert. Und noch mehr, als mein Vater verlangte, dass ich an seinen Andachtsübungen teilnehmen sollte. Religion, wie ich sie nun kennenlernte, hieß nur, das Leben ist ein Gefängnis, Gott strafend und grausam, der Mensch nur geschaffen, um zu büßen. Mein jugendlicher Sinn wendete sich mit Abscheu von diesen Vorstellungen. Um aber nicht den grausamen Misshandlungen derer zu verfallen, die für meine Seele sorgten, lernte ich Lügen und Heucheln und war auf dem Wege, ganz schlecht zu werden. Meine Mutter bejammerte meinen Zustand, doch litt sie an einer Krankheit, an der sie auch sehr früh verstarb. Ich beneidete sie und wünschte mich an ihre Stelle, denn nichts erschien mir so fürchterlich, als zu leben. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht, als ich zur Jungfrau erwachsen war, einen wahrhaft frommen Priester hätte kennenlernen, der in einem benachbarten Kloster ein Bruder war. Dieser Pater Philipp löste meine Seele aus ihren Todesbanden, indem er mich lehrte, dass Liebe einzig der Geist der Religion sei, und in alles, was ich bisher nur verhöhnt hatte, tauchte ich nun mit wonniger Freude ein. Philipp suchte mich vor übermäßiger Schwärmerei zu bewahren, denn er schalt diese als ebenso gottlos wie starren Unglauben. Bald darauf führte mir das Schicksal einen Mann zu, der endlich Ruhe in meine Seele brachte und das Gefühl der irdischen und ewigen Liebe in mir entzündete, Robert. Er ward durch Philipp in unser Haus eingeführt, und so wie ich ihn nur erblickte, musste ich Vertrauen zu ihm fassen. Ohne Wunsch, ohne Streben war diese Liebe. Es genügte uns Gespräch, Blick, Verständnis, Beisammensein. Ein heiterer, höchst beglückter Sommer verfloss uns in dieser kristallreinen Freude. Durch Robert erfuhr ich von einem gewissen gereinigten Christentum, das in vielen Ländern die helleren Geister zu einem geheimen, unsichtbaren Bunde vereinigt hatte. Schon früher, belehrte mich mein Freund, hatten Waldenser und Albigenser dieselben Erleuchtungen gesucht, doch bei der allmächtigen Hierarchie jener Tage waren sie vertilgt worden. In diesem geistigen Bunde wollte ich nun meine ganze Befriedigung finden. Aber es war mir nicht gegönnt, meinen Vorsatz auszuführen, denn mein Vater und seine Priester waren auf die Spur dieser unsichtbaren Gemeinde gekommen. Der angeklagte Verdächtige Robert durfte unser Haus nicht mehr betreten, und damit nicht zufrieden, suchte mein Vater mir unter seinen geistigen Zunftgenossen einen Gemahl aus, der mich vor weiteren Verirrungen bewahren sollte. Einen ruchlosen ehemaligen Soldaten, älter als mein Vater und der heimlichen Trunksucht verfallen. Sehr oft fiel er in Krämpfen nieder, in welchen er schäumte und ohne Bewusstsein sich wälzte. Entsetzt flüchtete ich zu meinem Freunde, den ich bei einer Muhme von mir traf. In unserer Verzweiflung beschlossen wir zu heiraten und das Land zu verlassen. Pater Philipp segnete unseren Bund. Doch mein Vater entdeckte alles. Er schäumte und war entsetzlich in seiner Wut. Ich ward eingesperrt und bewacht. Was mit Robert geschah, wusste ich nicht. Mit viel Geld wendete sich mein Vater an Bischof und Klerisei und brachte es dahin, dass die Ehe für ungültig erkannt und aufgelöst wurde. Unser Priester ward als Verbrecher angeklagt und musste fliehen. Und zuletzt musste ich das Ungeheuer, diesen Krieger mit Namen Denizel, also doch heiraten und war zum zweiten Mal um mein Leben betrogen. Mein neuer Gatte, so war man übereingekommen, durfte mich täglich züchtigen, was er auch nie unterließ. Robert hatte Mittel gefunden, durch Verkleidung unkenntlich gemacht, wieder in die Stadt zu kommen. Er hatte mit meinem Peiniger Bekanntschaft gemacht und als armer Bittender dessen Gunst so sehr gewonnen, dass dieser ihn in seine Dienste nahm. Wie erschrak ich, ja hielt es für ein Wunder, als mein Mann mir meinen Geliebten selbst in mein Zimmer führte und diesem die Aufsicht über mich anvertraute. Oft musste Robert mit ihm trinken und schwärmen. In diesen wilden Stunden erzählte Denizel ihm von seiner Roheit im Kriege und von den Dirnen, die er selbst jetzt noch, da er Greis war, hatte. Durch diese Gelage verwandelt, glaubte Robert, auf das neue Bündnis keine Rücksicht nehmen zu müssen. Immer stärker bedrängte er mich, und da ich glaubte, meinem Peiniger keine Pflicht schuldig zu sein, so ergab ich mich ihm. Und immer dreister und unbesonnener wurden wir. An einem Tage, an welchem wir uns am sichersten glaubten, überraschte uns der grausame Denizel. Kein Mensch vermag, seine Wut zu beschreiben, und es befiel ihn jener Krampf, der ihn so oft schon niederstreckte. Als er wieder zu sich kam, erhob er sich, setzte sich matt in einen Sessel und weinte laut und heftig. »Seit meiner Kindheit habe ich keine Tränen vergossen«, sagte er schluchzend. »Wisst denn, schon seit langem hat mich die Ergebenheit dieses Weibes tief bewegt, und ich warf einen reuenden Blick in mein Leben. Ich nahm mir fest vor, besser zu werden. Sie sollte künftig nur Güte in mir finden und sich mit mir versöhnen. Und nun, ich sehe, sie ist schlechter als ich und verdient nur meine Verachtung.« Jetzt stellte sich Robert ihm gegenüber, gab sich zu erkennen, nannte seinen Namen. Als Denizel erfuhr, dass sein größter Feind ihn getäuscht und seine Freundschaft erworben hatte, geriet er von neuem in Wut und Raserei. Er stürzte sich auf Robert, doch dieser stieß ihn mit solcher Gewalt zurück, dass der Alte rücklings überfiel und sich nicht mehr erhob. Er war gestorben. Robert war in Reue und Trostlosigkeit zerflossen. Er war ganz vernichtet. In Tränengüssen erflehte er meine Verzeihung, dass er mich zur Sünde verleitet habe, und ging, sich mit der Kirche zu versöhnen. Seitdem, so hat man mir erzählt, lebt er unter strengen Büßungen in einem Walde als Einsiedler. Es machte kein Aufsehen, dass Denizel gestorben war. Er war ein Greis, und es war bekannt, dass die fallende Sucht ihn schon oft dem Tode nahe gebracht hatte. Auch mein Vater verließ bald die Zeitlichkeit, und im Besitz eines nur mäßigen Vermögens war ich plötzlich mir selber überlassen. Nun wisst ihr alles, mein vertrauter Freund, und ich hoffe, ihr helft mir dieses Leben erheitern, welches ich mir erwählt habe, nachdem so viele Stürme mein Gemüt erschütterten. Liebe Katharina, erwiderte Friedrich bewegt, euer ganzes Wesen habt ihr mir nun nahe gebracht, und nicht fremder seid ihr mir als gestern. Schon einmal habt ihr nachgegeben, um einen andern zu beglücken. Warum nicht jetzt auch mir? Lieber Friedrich, antwortete sie, ich habe in all diesen Jahren nicht aufgehört, mich als Roberts wahre Gattin anzusehen. Ich liebe ihn noch immer. Im Glauben an diese Liebe, im Genuss von Kunst und Poesie, im Umgang mit Freunden und edlen Menschen, habe ich die Kräftigung meiner Seele wiedergefunden. Freund, also könnt ihr mir nur sein, und niemals dürft ihr mich missverstehen. Ich weiß nicht, rief Friedrich aus, wie ich diese Kluft zwischen unseren Herzen überwinden soll. Nur von der Zeit und von der Zukunft kann ich mir Genesung erhoffen. Gut denn, so gehen wir also auf verschiedenen Bahnen. Und er stand auf und ging, ohne Katharina noch einen Blick zu gönnen. Sie blieb in tiefer Trauer zurück. Warum nur, klagte sie, müssen sich auch Menschen, die sich verstehen, oft verletzen. Liebe ich ihn denn vielleicht? Ja und nein, nicht wie Robert, nicht als Gatten. Und doch kann ich ihn nicht entbehren. Und doch hat er mein Herz zerrissen. Nacht und Schlaf unterbrachen endlich diese Klagen. In einem Winkel der Vorstadt lebte in einer armseligen Hütte, ganz zurückgezogen, eine alte Bettlerin, die im Ruf der Heiligkeit stand. Für sich selbst bedurfte sie fast nichts, aber verarmte, elternlose Kinder unterstützte sie, brachte sie in Häusern unter und half denjenigen, die krank lagen und keine Hilfe hatten. Die Buben auf den Straßen nannten sie nur die alte verrückte Gertrud und liefen ihr schreiend und sie verhöhnend nach. Sie selbst aber blieb immer ruhig und freundlich. Der Küster Wundrich wandelte jetzt nach der stillen Gasse, in welcher die Hütte der Alten lag. Er war ein kleiner, heiterer Mann und brachte ihr, was ihm von weichherzigen Menschen war gegeben worden, damit sie es an Kinder und Kranke verteilen könne. Er betrat die Hütte, in die nur wenig Licht fiel. Die Alte kauerte im Winkel und war fast unsichtbar. Eine Ziege stand ruhig vor ihr, um von ihr gemelkt zu werden. Die Alte begrüßte ihren Bekannten mit einer kleinen Bewegung des Hauptes, indem sie ohne ein Wort zu sagen ihr Geschäft verrichtete. »Ah, habt ihr euch eine gehörnte Gesellschafterin zugelegt?« sagte Wundrich. »Die Einsamkeit ist euch doch wohl zu lästig geworden.« Die Alte ging jetzt, ohne zu antworten, mit der Schale, in welcher sie die Milch gefasst hatte, in eine finstere Kammer. Nach einiger Zeit kam sie zurück, öffnete stumm die Hintertür und ließ die Ziege in den Hof hinaus. »Hier«, sagte der Küster, »nehmt, was mir eingekommen.« Ohne das Paket anzusehen, legte es die Alte in einen Kasten. »Ich bringe euch diesmal viel«, sagte Wundrich. »Viel oder wenig«, sagte Frau Gertrud, »es ist da und wird morgen nicht mehr da sein. Die Not wächst wie die Saat auf dem Felde. Setzt euch.« Der Küster setzte sich auf einen niedern Schemel. »Der Dechant Dubot«, begann er langsam, »schätzt euch hoch. Er hat von eurem Lebenswandel gehört und wünscht, dass eure Tugend belohnt werde. Ihr sollt euch im Spital selbst eine Zelle aussuchen. Dort wird man euch verpflegen, und euer hilfloses Alter ist ganz ruhig und ohne Sorgen.« »Küster«, sagte Gertrud verdrießlich, »wo wäre Tugend an mir zu finden? Wenn ich für meine Kinderchen bettele und die Kranken tröste, so gehe ich nur meinem Vergnügen nach. Was geht mir hier ab? Die alte Stube verlass ich nicht.« »Auch der Bischof von Baruth«, fuhr der Küster fort, »möchte euch in seiner Nähe haben. Er nennt euch ein Muster für die Christenheit, und an der Spitze einer frommen Schwesternschaft sähe er euch gern.« »Ich habe viel erlebt«, rief die Alte, »und bin froh, darüber hinweg zu sein. Mein Herz war böse und eitel, und erst, da mir der Herr so gnädig war, mich so zu führen wie jetzt, bin ich glücklich geworden.« Der Küster ward still und dachte über die wunderbare Gemütsart der Alten nach. »Sagt mir«, fragte er dann, »ist das denn nicht vielleicht ein wenig Eitelkeit, um eure Freunde, die Nachbarn und das Volk in Erstaunen zu versetzen?« »Ihr seid ein Versucher«, rief sie aus. »Ich werde darüber im Stillen meinen Heiland befragen und euch nächstens Antwort sagen.« »Nun, so lebt wohl, gute Freundin«, sagte Wundrich, indem er sich erhob. In diesem Augenblick ertönte aus der kleinen Kammer ein lautes Geschrei. Die Alte rannte hinein und vergaß, die Türe zuzumachen. Der Küster näherte sich neugierig und schaute durch den Spalt. Ein schwer Verwundeter lag auf dem schlechten Lager. Wundrich war erschrocken, denn er glaubte, diesen zu erkennen. Nachdem die Alte den Kranken wieder beruhigt hatte, ging sie in die Stube zurück. Als sie die Tür offen sah, schien sie zu erschrecken. »Gute alte Mutter«, fing Wundrich wieder an, »ihr tut immer noch mehr Gutes. Wird es euch denn nicht zu viel in eurem hohen Alter?« »Ach was«, sagte sie mit zögernder Stimme, »warum zu viel? Gott, unser Herr, hat mir vor 3 Wochen diesen Leidenden vor meine Schwelle gelegt. Es war eine furchtbare Schlägerei gewesen. Ihn hatte man liegen lassen. Als ich nach Mitternacht heraustrat, ächzte er schwer und murmelte allerhand unverständliches Zeug. Ich legte ihn dort in das Bett und verband seine schweren Wunden. Als er am anderen Tag etwas mehr bei sich war, bat er mich, keinem Menschen etwas davon zu sagen, dass er bei mir sei. So habe ich ihn gepflegt und seine Wunden fangen nun an, einen besseren Anschein zu gewinnen. Der Arme ist mir seitdem sehr lieb geworden und ich möchte ihn schon nicht entbehren. »Ich glaube das gern«, antwortete Wundrich, »aber ihr müsst erfahren, wen ihr beherbergt, denn es ist kein anderer als der Mörder Denis, den unser Herzog und noch mehr der Prinz schon seit einigen Monaten eifrig suchen lassen. Er hat einen Jüngling erschlagen, der mit dem Liebling des Herzogs, dem reichen Köstein, nahe verwandt ist. Frau, Frau, welche Verantwortung zieht ihr euch zu, wenn ihr solchen Sünder bei euch versteckt haltet?« »Er war sterbend«, sagte die Alte bittend. »Was gehen mich diese Händel an, wo fast immer einer so frevelhaft verschuldet ist wie der andere? Ihr solltet als Geistlicher besser denken. Darum sagt auch kein Wort, nur 8 Tage haltet euch zurück. Es wird euch ja kein Mensch darum befragen. Ihr könnt nicht so ruchlos sein, Küster.« »Gebt euch zufrieden«, sagte dieser gerührt. »Ich verspreche euch, nichts zu sagen.« »Recht«, rief die Alte. »Ihr seid besser, Herr Wundrich, als ich geglaubt habe.« Jetzt nahm der Küster von der Alten Abschied. Sie wollte ihn hinaus begleiten, als die Ziege vom Hof hereinkam und schmeichelnd sich an Gertrud drängte. Obgleich die Alte die Ziege bei den Hörnern festhielt, so sprang sie doch, als die Haustür sich öffnete, am Küster vorbei und auf die Straße hinaus. Die Alte winkte dem Geistlichen, ihr zu folgen und den Flüchtling einfangen zu helfen, als auch schon die Buben aus den Häusern sich versammelten und unter großem Hallo der Alten und ihrer Ziege nachliefen. Einige der Größeren kannten die alte Gertrud und schrien: »Hexe, Hexe!« Andere riefen: »Ihr Kobold ist ihr weggelaufen!« Wieder andere: »Der Beschwörer, der Hexenmann ist auch dabei! Auf sie drein, auf die Sünder!« Hierauf griffen einige zu Steinen und Wundrich wie Gertrud wurden von Größeren und Kleineren getroffen. Schon fiel die Alte wehklagend nieder und es würde wahrscheinlich auch dem Küster schlimm ergangen sein, wenn jetzt nicht eine Anzahl von Männern, die durch die Straße gingen, dem Unfug gesteuert hätten. Unter ihnen auch der Dechant, begleitet von dem angesehenen Kanonikus Melchior. Beim Anblick dieser vornehmen Geistlichen floh die ungezogene Jugend. Der Dechant stellte den übel zugerichteten Küster zur Rede. »Wie könnt ihr euch mit Gassenjungen schlagen?« rief er voller Unmut. »Ich habe nur die fromme Gertrud retten wollen«, verteidigte Wundrich sein Betragen. »Schwer verwundet liegt sie dort.« »Wie«, sagte der Kanonikus, »jene Bettlerin ist die Gertrud, die man wohl eine Heilige nennen möchte?« Und auch der Dechant rief: »Noch niemals habe ich diese ehrwürdige Frau gesehen.« Die Männer eilten mit ihren Dienern nach der Stelle, wo die Alte fast ohne Bewusstsein lag und stark blutete. Die Ziege stand jetzt ruhig neben ihr und sah sie an, als wenn sie sie trösten wolle. Die Diener nahmen die Alte auf und führten sie behutsam nach ihrer Hütte, in dem der Dechant und der Kanonikus sie tröstend begleiteten. Auch der Küster folgte und hoffte, dass jene Geistlichen an der Tür umkehren und die Verwundete ihm übergeben würden. Doch gingen sie alle mit ihr in die Hütte, wo die Diener sie in einen kleinen Sessel legten und ihnen aufgetragen wurde, nach einem Wundarzt zu gehen. Ach Gott«, rief die Alte jetzt, »soll man so hohe Herren in meiner Hütte sehen? Ich bitte, entfernt euch, Hochwürdige, denn ihr passt nicht für diese Wände.« Was ist euch, Mutter Gertrud?« tönte jetzt aus der kleinen Kammer eine matte Stimme. Der Küster wurde blass, und Gertrud rang die Hände, als sie sah, dass sich der Kanonikus erhob. »Bleibt«, schrie sie ängstlich, doch der Kanonikus hatte die Tür schon geöffnet, sah hinein und fuhr zurück. »Wie? Der Mörder denn nie hier? Der Mensch, den die Fürsten so emsig suchen lassen, der meinen Neffen umgebracht hat, den beherbergt ihr?« Die Diener kamen mit dem Arzt, welcher die Wunden der Alten, die jetzt wieder ohne Bewusstsein war, untersuchte und verband. Der Kanonikus sandte sie sogleich wieder nach einer Tragbahre, um den Kranken wegzubringen. Die Träger kamen und man nahm ihn vorsichtig aus dem Bette. Die Alte weinte und klagte: »Ach, der Arme, nun soll er reden und kaum hält noch Leib und Seele zusammen. Meine Erquickung geht mit dem Elenden aus meinem Hause, und ich weiß nicht mehr, weshalb ich noch leben soll.« Der Dechant setzte sich zu ihr, fasste ihre zitternde Hand und sagte: »Beruhigt euch, gute Frau, und fasst darin einen Trost, dass wir alle eure Aufopferung und Tugend anerkennen. Lebt doch besser in der Stadt, in unserer Nähe, so seid ihr auf immer den Misshandlungen des rohen Pöbels entzogen.« »Nein, nein«, rief sie aus, »ihr könnt mich nicht beschwatzen. Was soll ich unter Vornehmen und Reichen? Die Liebe Gottes kennen sie nicht. Mitleid und Erbarmen sind ihnen fremd. Eigennutz ist ihr Kopfkissen, Grausamkeit ihr Bett. Doch ist es wahr, ich bin zutiefst erschüttert. Die Jungen auf der Straße haben recht. Diese Ziege ist ein böser Geist, der meinen armen Kranken verraten und mir das Unglück zugezogen hat.« »Ihr seid im Fieber«, sagte der Dechant. »Ja, Fieber«, rief sie jetzt mit verzerrtem Antlitz und fast lachend. »Krankheit und Wahnsinn ist euch alles, was nicht in euer Denken passt. Euer feuriges Auge schneidet mir durch die Seele. Ich sehe in euch nicht die Liebe Gottes. Grausam seid ihr, und mich und andere werdet ihr quälen.« Mit einem fragenden Blick sah der Dechant den Küster an. »Sie ist krank, ehrwürdiger Herr«, sagte dieser. »Sie weiß nicht mehr, was sie spricht, und darum könnt ihr auch der Armen nichts zum Übeln deuten.« Nachdenkend entfernte sich der Dechant. Gertrud sah dem Scheidenden mit einem scharfen Blick lange nach und sagte dann, indem sie sich wieder aufrichtete: »Ich bin ganz gesund. Der Dechant mag sich nur vorsehen, dass er nicht mein Übeltäter wird.« »Tut nicht andern Unrecht«, sagte Wundrich, »damit ihr nicht das größte Unrecht gegen euch selbst verübt.« »Ihr habt recht, guter Küster«, erwiderte sie heftig. »Ich fühle es. Ich bin verzaubert. Ich sehe nichts als Elend und Qual, nur Unruh und Verwirrung und die ganze Stadt im Aufruhr.« »Alte liebe Freundin«, sagte Wundrich, »ergebt euch nicht diesem Schwärmen. Es scheinen wirklich euch die Sinne aus den Fugen zu geraten.« Und er entfernte sich mit dem Vorsatz, den Arzt zu senden.